Jahre ackern wie ein Hund für einen Traum. Jetzt steh ich da und hoffe, Gott weckt mich nicht auf. Ich flüster meiner Frau, bitte hab Vertrauen. Aus den Steinen, die sie legen, Baby, bau ich euch ein Haus. Doch mir niemand hält mich auf. Doch wenn aus Stift und Blatt ein Business wird, weckt der Schatten, den das plötzlich wirft, böse Geister auf. Dann wird aus Last die Scheiße sein, Bruder. Ich hab es schon immer dran geglaubt, doch niemand hier macht das für mich. Ich alleine leb diese Scheiße mit paar stabilen Jungs und der Bomben-Fanbass an der Seite. Niemand hier trägt mein Päckchen, außer meine Beine. Und den Rest drückt der Stift mit meinem Blut auf jede Seite. Komm, wir leben hoch, ein Hoch auf die Verräter, ein Toast auf alle meine Gegner. Nur das Beste für euch in den Gläsern, also trinkt. Denn ohne euch wär die Scheiße zu leicht, zu leicht, zu leicht, zu leicht. Ohne euch wär die Scheiße zu leicht, zu leicht, zu leicht, zu leicht. Ohne euch wär die Scheiße zu leicht. Doch sind so standhaft wie die Blätter im Wind, mal hier, mal da. Brechen nicht das Brot mit deinem Bruder, sondern nur ihr Wort. Statt der Liebe gibt es hier nur Verrat. Ich bin nicht gemacht für diese Industrie, wo man mir beigebracht hat, nicht immer nur allein an mich zu denken. Doch all der Schnaps und das Puder, das Geld und die Luder macht aus Blutsbrüdern ehrenlose Menschen. Ich kam von gar nichts und weniger, mit dem Arschtritt zu Parklicks, von einem Beabrett zu einem Artist. Bei den Festivals zerbrechen, gib zurück, was ich kann und was ich kann. Ist bisschen rappen, steht für Werte als einer von den Letzten. Je weniger ich hasse, umso mehr Kraft bleibt für mich. Warum ne Kugel in deinem Lauf, wenn den Abzug keiner drückt? Das scheiß Problem, dass man einen ganzen Ozean für sie durchschwimmt. Doch wenn es drauf ankommt, gehen die Wichser, würde ich dich ja mal erklimmen. Komm, wir leben hoch, ein Hoch auf die Verräter, ein Toast auf alle meine Gegner. Nur das Beste für euch in den Gläsern, also trinkt. Denn ohne euch wär die Scheiße zu leicht, zu leicht, zu leicht, zu leicht. Ohne euch wär die Scheiße zu leicht, zu leicht, zu leicht, zu leicht. Ohne euch wär die Scheiße zu leicht.